Etwas mehr als 100 Jahre nach Hardouin ist zum zweiten Male das Wort von der systematischen Verfälschung der Geschichte in die Welt hinausgerufen worden. Auch dieser Ruf hat kein Gehör in der Wissenschaft gefunden und ist verhallt. Der Nachfolger Hardouins war P.J. F. Müller. Über diesen merkwürdigen Mann lässt sich Bernheim wie folgt aus. Ein würdiger Gerichtspräsident in Düsseldorf, P.J. F. Müller, veröffentlichte 1814 ein Buch »Meine Ansicht der Geschichte«, worin er, ohne Zweifel unter dem Einfluss der durch Fichte angeregten Begeisterung für das Urteutonentum, Folgendes entwickelt. Es gab vor Zeiten ein Urvolk mit einer Ursprache, in einem Urbunde mit Erbkaisern über ganz Europa verbreitet, das deutsche Volk. Missvergnügte rissen sich davon los und begannen verschiedene Völker zu bilden, bis es zur Zeit der Welfen und Ghibellinen zu einem allgemeinen Abfall vom Reiche unter der Devise Freiheit und Gleichheit kam. Die Abtrünnigen bemächtigten sich zeitweilig Roms, der Residenz der Erbkaiser. Es wurden dabei alle echten Urkunden vernichtet und der umfassende Plan wurde angelegt, das Urvolk und Urkaiserhaus auch allmählich in der Erinnerung zu vernichten. Ganze Scharen von Fälschern wurden in dieser Absicht beauftragt, jeder in bestimmtem Fach und für bestimmte Zeitabschnitte die Überlieferung der Geschichte vom Altertum her dahin zu entstellen, dass das deutsche Urvolk von Anbeginn in viele Stämme zersplittert, das Kaisertum nicht erblich, zum Teil dem Papsttum unterworfen erscheine. Auf diese Weise seien alle römischen und griechischen Klassiker untergeschoben oder in viel frühere Zeiten gerückt, die ganze Überlieferung des Mittelalters in allen Quellengattungen ebenfalls systematisch verfälscht. Das Interessanteste ist dabei, dass Müller von völlig zutreffenden methodischen Bemerkungen ausgeht, die er in einer für seine Zeit bemerkenswerten Präzision formuliert und als Thesen zur Stütze seiner Ansicht hinstellt, nämlich: erstens, es kommen anerkanntermaßen Fälschungen der Quellen vor, zweitens, es finden sich unvereinbare Widersprüche in den Quellen, drittens, es finden sich innere Unwahrscheinlichkeiten in der Überlieferung. Diese zutreffenden Bemerkungen sind nur, wie man sieht, zu ganz willkürlichen und unmethodischen Schlüssen gemissbraucht. Es ist nicht zu verwundern, dass die historische Wissenschaft die Müllerschen Sätze noch weniger ernst nimmt als die doch schon so kühnen Behauptungen Hardouins. Müller hat sich dadurch um seinen wissenschaftlichen Kredit gebracht, dass er nicht hartnäckig genug in den Kern der Sache einzudringen versuchte. Er hätte alle Kraft darauf verwenden müssen, die behauptete Unechtheit der vorliegenden papiernen Überlieferungen des Mittelalters, und zwar vorläufig nur erst ihre Unechtheit zu beweisen, ehe er unternahm, von der vernichteten wirklichen deutschen Geschichte ein ihm richtig dünkendes Annäherungsbild zu zeichnen, musste seine Beweisführung von der Unechtheit der vorliegenden Pseudogeschichte durch Befolgung einer strengen kritischen Methode so überzeugend und einleuchtend geworden sein, dass daran nicht mehr zu rütteln war. Seine Methode besteht in einer unzulässigen Verallgemeinerung singulärer Erscheinungen der Überlieferung. Aus der Tatsache, dass es eine Reihe gefälschter Geschichtsquellen gibt, dass sich hier und da Widersprüche in den Quellen und ab und zu innere Unwahrscheinlichkeiten in der Überlieferung finden, kann noch nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die gesamte schriftliche Überlieferung eine Fälschung oder Erdichtung sei. Ein solcher Schluss ist willkürlich und unmethodisch. Müller hatte ganz richtig erkannt, dass von den geschilderten auffälligen Besonderheiten der papiernen Überlieferung auszugehen sei, aber ihm mangelte der Leitfaden der Methode, und darum lief er in die Irre. Aber ist sein Endresultat auch nicht methodisch zwingend, so ist es doch richtig. Bewundernswürdig, wie Müller mit einer ausgezeichneten Instinktwitterung hinter das Geheimnis der universalen Aktion gekommen ist. Seine Darstellung, dass ganze Fälscherscharen am Werke gewesen, jeder für ein bestimmtes Fach und einen bestimmten Zeitabschnitt, ist im Prinzip richtig. Sonderbar endlich, wie genau sich das Endresultat Müllers mit dem Endergebnis Hardouins deckt. Nach Lage der Dinge sind den Fachleuten hinsichtlich ihres Verhaltens in Sachen Harduins und Müllers Milderungsgründe zuzubilligen. Beide Männer schossen über das Ziel hinaus. Ein Wassermüller gräbt sich nicht selbst das Wasser ab, die Historiker sägen nicht selbst den Ast ab, auf dem sie sitzen. Es ist nur zu erklärlich, wenn die Historiker in der Skepsis ein gefährliches Instrument erblicken, von dem man die Finger weglassen müsse. Darum spielt in der modernen historischen Kritik das Wort Besonnenheit eine große Rolle. Besonnen bleiben. Dem pikanten Reiz des kritischen Argwohns nach Kräften zu widerstreben. Wie man aber in Echtheitsfragen, und allein darum handelt es sich doch im Gebiete der historischen Quellenforschung, ohne Skepsis auskommen soll, bleibt ein Geheimnis der vertrauensvollen Fachleute. Bis heute hat sonst alle Welt gerade dann immer, wenn eine Scheidung zwischen Echten und Falschen vorgenommen werden musste, mit vollem Recht als Scheidewasser das kritische, das heißt methodische Misstrauen walten lassen. Was natürlich der Fachmann nicht ableugnen kann, aber er will gegen solche grundstürzenden Angriffe, wie sie Harduin und Müller unternahmen, ein für allemal gesichert sein. Nach Bernheim muss man daher eine Schutzwehr aufstellen, nämlich die methodisch bewusste Einsicht in das Wesen und die Art der vorkommenden Fälschungen sowie in die Kritik zu deren Unterscheidung vom Echten, wie sie die Methodik zu übermitteln hat. Damit sehen wir uns wieder einmal vor die hochgepriesene Methodik der modernen Geschichtsforschung gestellt. Im ersten Hefte haben wir bereits auf dem Gebiete der Urkundenkritik reichlich Gelegenheit gehabt, diese in den Augen der Fachleute so haarscharfe und blitzblanke Methode in ihrer Arbeitsweise und in ihren famosen Ergebnissen kennenzulernen. Im Besitze dieser Methode fühlten sich die Urkundenkritiker allerdings stark genug, dem pikanten Reiz des kritischen Argwohns nach Kräften zu widerstreben. Aber sie sind dafür einem anderen, weit gefährlicheren Reiz verfallen, nämlich der methodischen Gepflogenheiten, alle die in der Urkundenmasse auftretenden Ungeheuerlichkeiten und Rätsel durch abgrundlose Dummheit der mittelalterlichen Urkundenschreiber und Fälscher zu erklären. Eine Geistesverfassung, wie sie uns die Fachkritik bezüglich mittelalterlicher gebildeter Menschen als wirklich existierend vorreden will und als Ergebnis ihrer Scheinmethode vorreden muss, ist aber eine Unmöglichkeit. Damit verliert die heutige Methode allen kritischen Wert und muss durch eine neue Methode ersetzt werden.